Und danach habe ich angefangen, die Geschichte zu schreiben und zu recherchieren. Dann habe ich auch einen Mann kennengelernt, der ist schon verstorben. Der heißt Leo Frobenius. Der hat ein Institut hier in Frankfurt am Main. Und der hat so ein Buch geschrieben über, das ist, was er immer gemacht hat. Der hat so eine Ausstellungen gemacht über diese Zio-Menschen. Okay. Mhm. Und der sagt, diese Zio-Menschen, das ist diese Menschen, die in Atlantis waren. Diese okay. verlorene Kontinent. Was man sich so zwischen Afrika und den amerikanischen Kontinenten vorstellt. Genau. Was in der Kontinentalverschiebung dann irgendwie versunken ist. Genau. Und Leo Frobenius, das ist derjenige, der hier in Deutschland immer gesagt hat, oh Leute, langsam, langsam, ihr kennt diese Kontinente nicht. Die haben so viele Sachen, ne? Ihr sollt diese Kontinente nicht unterschätzen. Aber der hat viele Probleme bekommen, ne? Mit dieser politischen Macht hier. Ne? Ja. Kolonialismus. Ja, genau. Ja. Weil der war immer dagegen, weil der war ja in Afrika und der hatte viele Sachen gesehen. Ne? Diese, zum Beispiel diese Zio-Menschen. Diese Zio-Menschen, das ist Menschen, die zum Beispiel die Pharaon Wissen gebracht haben. Die waren vor Pharaon, Ägypten, und die haben Wissen da gebracht. Die waren keine Kämpfer, die waren Zivilisateur. Wie sagt man Zivilisator? Zivilisatoren, doch, ja, die haben Kultur gebracht. Genau. Okay. Ja. Und die haben die Kultur bei Pharaon gebracht. Ja. Und Leo Frobenius hat viel über diese Zio-Menschen geschrieben. Und ich habe viele Recherchearbeit von Leo Frobenius gelesen. Ne? Das, okay. das ist auch ist also, im Internet. Ich meine, wenn die dem versunkenen Kontinent zugeschrieben werden, also eine ganz alte Kultur, die sich verbreitet hat und dann in verschiedene andere Kulturen aufgegangen ist, zum Beispiel eben in der ägyptischen. Ja, interessant. Okay. Und damals... Vielleicht sind wir ja alle Zio. Ja, warum? Das ist wirklich so. Warum? Weil die waren Wassergötter. Ja? Und Wasser in meiner Muttersprache ist Anza. Anza. Und wenn ich höre, die Berberer, die sagen, deren Götter war Anza. Na, sage ich ja. Weil das hat auch mit unserer Planete zu tun. Unsere Planete war noch nicht so groß wie jetzt. Ne? Nee. Damals, als die noch auf dieser Planete waren, die Planete war klein. Und die Europa, Asien, Afrika war ein Block. Verstehst du? Das war noch nicht so weit voneinander. So. Naja, das ist ja meine Arbeit. Das war vor... Sozusagen, das ist Radio Continental Drift. Genau. Kontinentalverschiebung. Ja, und das war vor dieser Naturkatastrophe. Ne? Also das war die Platte waren ein Block. Asien, Amerika, Afrika und Südamerika, das war ein Block. Ne? Und wenn man in Brasil oder in Südamerika ist, was die dort essen, das ist, was wir auch in Afrika essen, weil die Platte waren zusammen. Verbunden. Ja. Und über Erdjahrhunderte und Millennien hat sich das verschoben. Ja. Und als ich, also das macht schon etwas, wenn man die Geschichte versteht, woher man kommt, die Identität und so, das macht schon etwas mit mir. Ich bin dann sehr, sehr glücklich mit mir selbst. weil ich jetzt weiß, woher ich komme. Ich habe jetzt eine Identität, Marke, alles ist ja zu sehen. Ne? Und ich versuche dann nachzumachen. Also nicht nachzumachen, selbst zu sein. Das heißt, ich bin ja ein Sioux. Ich soll das ja zeigen. Ne? Ja, deswegen, ich schminke mich so. Und ich habe immer diese Marke auf meinem Kopf, ne? So, so hoch. Hm? Ja. Ja. Okay, und ich meine, habe ich das richtig verstanden? Die Zio, die sagen uns ja dann praktisch, wir kommen alle aus einem kulturellen Ursprung. Wenn du sagst, normalerweise, wir ja. Wir sind alle Zio? Zio, ja. Wir alle Menschen sind aus einem Ursprung, weil die Kontinente waren ja alle einmal zusammen. Zusammen, ja. Ne? Ja. Wo ist die Frage, wo ist das Problem? Genau, genau. Und was ich noch entdeckt habe, um diese Frage zu, um diese Frage zu beantworten, zu bestätigen, ich habe tatsächlich in China Zio-Leute gesehen, die auch diese Skarifikation haben. In China, in Birma, okay. Na? Ja. Da sind die, ich schicke dir das per WhatsApp, du siehst, die in Birma, die sind dort, ja, bis jetzt. Ich habe sowas auch schon mal gesehen. Ja. In Birma, ja. Mhm. Die sind immer noch da. Mhm. Ne? Ja.